Kapitel 5 Die wunderbare Wirkung der göttlichen Liebe. Erstens. Ich bete um die göttliche Liebe. Der Knecht. Ich preise dich, himmlischer Vater, Vater meines Herrn Jesus Christus, dass du dich herabgelassen hast, an mich Armen zu denken. Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, ich sage dir Dank, dass du mich, jeden Trostes Unwürdigen, zuweilen mit deiner Tröstung erquickst. Ich preise dich immerfort und verherrliche dich mit deinem eingeborenen Sohn und dem Heiligen Geiste, dem Tröster, in alle Ewigkeit. Ja, mein Herr und Gott, mein heiliger Liebhaber, wenn du in mein Herz kommst, frohlockt mein ganzes Inneres. Du bist mein Ruhm, du der Jubel meines Herzens, du meine Hoffnung, meine Zuflucht am Tage meiner Trübsal. Doch weil ich so arm bin an Liebe und so unvollendet in der Tugend, benötige ich deine Stärkung und deinen Trost. Darum kehre öfter bei mir ein und unterweise mich in deinen heiligen Lehren. Befreie mich von meinen üblen Leidenschaften und heile mein Herz von allen ungeordneten Neigungen, dass ich, innerlich geheilt und ganz geläutert, fähig werde zum Lieben, stark zum Dulden, standhaft zum Beharren. Zweitens. Die Liebe erleichtert alles und treibt zum Höchsten an. Der Herr. Etwas Großes ist es um die Liebe. Sie ist ein überaus großes Gut. Sie allein macht alles Schwere leicht und nimmt mit Gleichmut jedes Leiden hin. Sie trägt die Lasten mühelos und macht alles Bittere süß und schmackhaft. Die edle Liebe Jesu treibt zu großen Taten und weckt das Verlangen nach immer größerer Vollkommenheit. Die Liebe drängt zur Höhe und will nicht an die niedrigen Dinge gefesselt sein. Liebe will frei sein, frei von allem Weltsinn, damit ihr innerer Aufblick nicht behindert werde, damit zeitliches Glück sie nicht gefangen nehme oder ein Unglück sie zu Boden beuge. Drittens. Das Wesen der Liebe ist dem Wesen Gottes ähnlich, aus dem sie quillt. Nichts im Himmel und auf Erden ist lieblicher, mächtiger, erhabener, nichts umfassender und wohltuender, nichts vollkommener und besser. Denn die Liebe ist aus Gott geboren. 1. Johannes 4.7 Sie kann über allem Geschaffenen nur in Gott ruhen. Der Liebende fliegt, läuft und jubelt. Er ist frei und lässt sich nicht halten. Er gibt alles für alles und hat alles in allem. Denn er ruht in dem einen, über allem Höchsten, aus dem alles Gute quellend fließt. Er sieht nicht auf die Gaben, sondern er wendet sich über alle Gaben an den Geber. Viertens. Die Liebe kennt keine Hindernisse, sie bricht sich überall Bahn. Die Liebe kennt oft kein Maß, sondern sie gerät über alle Maßen in Glut. Die Liebe fühlt keine Last, scheut keine Mühe, erstrebt mehr, als sie vermag. Schützt keine Unmöglichkeit vor, weil sie glaubt, ihr sei alles möglich und gestattet. Sie ist zu allem tüchtig, leistet viel und hat Erfolge, wo der kraftlos versagt, der keine Liebe hat. Die Liebe wacht, und auch im Schlafe schläft sie nicht. Ist sie erschöpft, so erschlafft sie nicht. Ist sie in Not, so fühlt sie sich nicht bedrängt. Ist sie erschreckt, gerät sie nicht in Verwirrung. Wie eine lebendige Flamme und brennende Fackel bricht sie zur Höhe durch und nimmt sicher ihren Weg. Wer liebt, kennt den Klang dieses Wortes. Laut vernehmbar in den Ohren Gottes ist die glühende Liebe einer Seele, die da betet: Mein Gott, meine Liebe, du bist ganz mein und ich ganz dein. Gebet um die Liebe Gottes. Fünftens. Ich singe das hohe Lied der Liebe. Der Knecht. Lass mich wachsen in der Liebe, damit ich in der Tiefe meines Herzens verkosten lerne, wie erquickend es ist zu lieben, ganz in Liebe aufzugehen und in ihr zu schwimmen. Ich möchte ergriffen werden von der Liebe, möchte über mich selbst hinausgehen im Übermaß glühender Bewunderung. Singen will ich das Lied der Liebe und dir, meinem Geliebten, zur Höhe folgen, will in deinem Lobe jubelnd vor Liebe vergehen. Lieben möchte ich dich mehr als mich und mich nur deinetwillen und alle, die dich wahrhaft lieben, in dir, wie das Gesetz der Liebe es gebietet, das aus dir leuchtet. Sechstens. Die Liebe ist der Inbegriff aller Tugenden. Der Herr. Die Liebe ist beschwingt, aufrichtig, fromm, wohltuend, lieblich, stark, geduldig, treu, klug, langmütig, mannhaft und selbstlos. Sobald einer sich selbst sucht, fällt er von der Liebe ab. Die Liebe ist umsichtig, demütig und gerade, nicht weichlich und leichtfertig, nicht auf eitle Dinge bedacht, nüchtern, keusch, standhaft, ruhig, ihr Sinnesleben beherrschend. Die Liebe ist unterwürfig und den Vorgesetzten gehorsam, vor sich selbst wohlfeil und verächtlich, Gott ergeben und dankbar, stets bauend und hoffend auf Gott, auch wenn Gott sich ihr entzieht. Denn ohne Leiden lebt man nicht in der Liebe. Wer nicht bereit ist, alles zu leiden und zum Willen des Geliebten zu stehen, verdient es nicht, dass man ihn einen Menschen der Liebe nennt. Wer liebt, muss schon alles Harte und Bittere um des Geliebten Willen gern annehmen. Er wird sich auch bei eintretenden Schwierigkeiten nicht von ihm abwendig machen lassen.